Das nördliche Vorbereitungskomitee für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel veröffentlichte am 8. Dezember eine Mitteilung. Laut der Mitteilung fand am 8. Dezember in Pyongyang die Vollversammlung des nördlichen Vorbereitungskomitees für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel statt. Daran waren seine Mitglieder und Mitarbeiter der betreffenden Bereiche beteiligt. Auf der Versammlung wurde über die sachliche Beratung von Nord, Süd und Ausland, die vom 30. Dezember bis zum 1. Dezember in Shenyang, China abgehalten wurde, ausführlich informiert. Auf der Vollversammlung wurde einstimmig betont, dass man unter der aktiven Teilnahme der Delegierten der Parteien und Organisationen und der Persönlichkeiten aller Kreise und Schichten im In- und Ausland und mit ihrem heißen Elan das große gesamtnationale Vereinigungstreffen auf alle Fälle veranstalten, das Misstrauen, die Zwietracht, Feindschaft und Konfrontation zwischen dem Norden und dem Süden beseitigen und eine grundlegende Wende für den Frieden und die selbstständige Wiedervereinigung des Landes herbeiführen soll. Es wurde die Fragen über die Vorbereitung für das große gesamtnationale Vereinigungstreffen und die Wege zu dessen Verwirklichung besprochen und wurden die entsprechenden Beschlüsse verabschiedet. Es wurde vereinbart, das große gesamtnationale Vereinigungstreffen als die gesamtnationale Konferenz für Frieden und Wiedervereinigung des Vaterlandes und die Entwicklung der Nord-Süd-Beziehungen zu bezeichnen, wie es auf der sachlichen Versammlung von Nord-Süd und Ausland beraten wurde. Gemäß der Vereinbarung über die Bildung des gemeinsamen Komitees der Experten von Nord, Süd und Ausland für die Vorbereitung auf die gesamtnationale Konferenz in diesem Jahr wurden die Mitglieder des nördlichen Komitees der Experten ernannt. Zu den stellvertretenden Vorsitzenden des nördlichen Vorbereitungskomitees für die gesamtnationale Konferenz wurden der Vorsitzende des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes, Ri Sun-kwon, und der Leiter des Sekretariats des Zentralvorstandes der Demokratischen Front für die Vereinigung des Vaterlandes, Bang Myung-chul, zugewählt.